Meine Damen, meine Herren, zu Beginn halte ich es für meine Pflicht, Ihnen den Ort dieser vielleicht etwas seltsamen, aber ich schwöre es, wahren Geschichte zu beschreiben. Zwar ist es nicht ganz ungefährlich, wahre Geschichten zu erzählen. Jemand von der Polizei oder gar ein Staatsanwalt könnte schließlich zugegen sein, wenn auch nicht gerade dienstlich. Doch darf ich mir dies insofern erlauben, weil ich genau weiß, dass Sie diese, meine wahre Geschichte, nicht für wahr halten. So wenigstens offiziell nicht. Denn in Wirklichkeit, also inoffiziell sozusagen, wissen Sie natürlich, also Hand aufs Herz, ganz genau, auch der möglicherweise anwesende Staatsanwalt oder Polizist inbegriffen, dass ich nur wahre Geschichten zum Besten gebe. Nun darf ich um eine kleine Anstrengung bitten. Stellen Sie sich den Salon eines Grand Hotel Appartements vor. Der Preis von Räubern abgekartet. Links vor Ihnen, ja, Sie brauchen nur die Augen zu schließen, dann sehen Sie den Raum ganz deutlich. Nur Mut. Fantasie besitzen Sie wie alle Menschen, auch wenn Sie es vielleicht bezweifeln. Also links vor Ihnen erblicken Sie verschiedene Tische zusammengerückt. Interessiert Sie der Arbeitsplatz eines Schriftstellers? Also bitte treten Sie doch näher. Ach, Sie sind enttäuscht. Zugegeben, auch die Arbeitsplätze kleinerer Schriftsteller können so aussehen. Eine Unordnung von Papieren, eine Schreibmaschine, Manuskripte eng mit Korrekturen übersät, Bleistifte, Kugelschreiber, Gummis, eine große Schere. Leim. Hinter diesem Wirrwarr eine Art improvisierte Hausbar. Cognac, Whisky, Absinth, Rotwein und so weiter und so weiter. Aber auch dies sagt nichts über die Größe, die Qualität, über das Genie des Schriftstellers aus, um den es hier geht. Es spricht nicht zu seinen Gunsten, aber auch nicht zu seinen Ungunsten. Doch beruhigen Sie sich, rechts im Zimmer herrscht Ordnung. Ja, besser verhältnismäßige Ordnung, wenn ich dieses, weibliche Kleidungsstück versorgt habe. In die Ecke damit. Und auch diesen Revolver. Versorgen wir ihn doch hier in die Schublade. Ja, Fauteuils. Groß, weich, bequem, von neuester Konstruktion. Und überall liegen Bücher herum. An den Wänden Fotografien, Bilder von... Nun, das werden Sie noch vernehmen. Das Schönste aber der Hintergrund... Eine große, offene Tür, ein Balkon, die Aussicht bezaubernd, dem Preise entsprechend, ein lichter See, bedeckt noch vor wenigen Wochen mit weißen und roten Segeln, nun leer, eine tiefblaue Fläche, Hügel, Wälder dahinter, Vorberge. Der Himmel, abendlich, Strand, auch verlassen. Spätherbst, alles in allem, eine Orgie in Gelb und Rot. Doch auf den Tennisplätzen noch Leben. Das Ticken von Ping-Pong. Hören Sie? Ja, also kehren wir wieder ins Zimmer zurück. Betrachten wir die beiden Hauptpersonen dieses Spiels. Beginnen wir mit mir. Ja, Sie hören richtig. Ich bin eine der Hauptpersonen. Es tut mir leid, wirklich. Doch ich will mir Mühe geben, Sie nicht allzu abrupt zu erschrecken. Obgleich einige Zeitungen behaupten, mein Leben sei verlottert, konfus, wild, skandalumwittert. Also ich will es nicht bestreiten. Und den Rest sagt mein Name, Corbes. Auch hier hören Sie richtig. Corbes, K-O-R-B-E-S. Ich bin Maximilian Friedrich Corbes, Romancier, Nobelpreisträger und so weiter und so weiter. Dick, braun gebrannt, unrasiert, kahler Riesenschädel. Meine Eigenschaften brutal, gehe aufs Ganze, versoffen. Sie sehen, ich bin ehrlich. Wenn ich auch nur den Eindruck referiere, den die Welt von mir hat. Ja, möglich, dass dieser Eindruck stimmt. Möglich, dass ich so geschaffen bin, wie ich mich eben geschildert habe. Und wie Sie mich, meine Damen und Herren, von der Filmwochenschau, von den Illustrierten her kennen. Die Königin von Schweden wenigstens, anlässlich der Verleihung des schon erwähnten Preises, meinte, ich sehe genau so aus. Dabei war ich im Frack, hatte allerdings ein Glas Bordeaux versehentlich über die königliche Abendrobe gegossen. Doch wer kennt wen? Wer kennt vor allem sich? Man mache sich doch keine Illusionen. Ich wenigstens kenne mich nur flüchtig. Kein Wunder. Die Gelegenheiten, mit sich selber Bekanntschaft zu machen, sind rar. Bei mir stellten sie sich etwa ein, als ich über eine Eisfläche des Kilimandscharo in die Tiefe sauste. Oder? Nun, diesen Vorfall sollen Sie selber vernehmen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen dabei. Ja. Doch zuerst noch ein Wort zu meiner Kleidung. Auch hier, bitte, verzeihen Sie. Vor allem, verzeihen Sie, meine Damen. Ich trage eine Pyjama-Hose. Und einen Schlafrock, offen. Der nackte Oberkörper, weiß behaart, ist halb sichtbar. Alles dies ist nicht zu verschweigen. In der Hand ein leeres Glas. Ich will eben zur Bar hinüber. Stutze jedoch, wie ich den Besucher sehe, der sich unvermutet in meinem Arbeitszimmer befindet. Guter Kerl ist bald beschrieben. Streng bürgerlich, klein, hager, sagen wir einen Reisenden in Versicherungen nicht unähnlich. Eine Mappe unterm Arm. Näher auf den Herrn einzugehen ist nicht nötig. Schon aus dem Grunde, dass er nach Ablauf unserer Geschichte auf eine ganz natürliche Weise nicht mehr vorhanden ist und deshalb auch nicht mehr von Interesse sein wird. Doch genug. Der Besucher beginnt zu sprechen. Wir wären soweit. Ich freue mich, vor dem weltberühmten und weltverehrten Dichter Maximilian Friedrich Corvis zu stehen. Zum Teufel, was treiben Sie in meinem Arbeitszimmer? Ja, Ihr Sekretär führte mich herein. Ich habe schon über eine Stunde gewartet. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Hoffer, fürchte Gott Hoffer. Moment mal. Sie kommen mir doch so bekannt vor. Ach, Sie sind wohl der Mensch, der mich mit Briefen bombardiert. Ja, stimmt, ja. Seit Sie in Iselhöhe Bad weilen. Ich versuchte es zuerst mit Briefen. Dann sprach ich jeden Morgen beim Portier vor, wurde aber immer wieder abgewiesen. Und endlich lauerte ich Ihrem Sekretär auf. Oh, ein strenger, junger Mann. Theologiestudent. Mauserarm, da muss ich sein Studium verdienen. Ja, es gelang mir nur mit unendlicher Geduld, ihn zu überzeugen, dass diese Zusammenkunft für uns beide von größter Tragweite sein werde, verehrter Meister. Corvis, den verehrten Meister sparen Sie sich. Verehrter Herr Corvis. Also wenn Sie schon in der Nähe der Bar stehen, da reichen Sie mir doch den Whisky rüber, ja? Links, ja, links außen steht die Flasche, ja? Ah ja, bitte sehr. Dankeschön. Nehmen Sie auch einen? Nee, lieber nicht. Absent? Campari? Vielleicht ein anderes Getränk? Auch nicht. Abstinenzler. Nein, nur vorsichtig. Ich stehe schließlich einem Geistesriesen gegenüber. Ich fühle mich ein wenig wie der heilige Georg vor dem Kampf mit dem Lindwurm. Katholisch? Evangelisch. Durst? Sie sollten sich schonen, Herr Erdem. Sie haben mir doch keine Ratschläge zu geben. Ich bin Schweizer, Herr Corbes. Oh, entschuldigen Sie, darf ich den Raum näher betrachten, in welchem der Dichter arbeitet? Schriftsteller. Der Schriftsteller arbeitet? Oh, überall Bücher, Manuskripte. Darf ich die Fotografien an der Wand betrachten? Ja, aber bitte. Faulkner. Mit eigenhändiger Unterschrift, meinem lieben Corbes. Thomas Mann. Meinem bewunderten Corbes, sein verängstigter Thomas. Hemingway, meinem besten Freund Corbes, sein Ernest. Henry Miller, meinem Seelenbruder Corbes, nur in der Liebe und im Mord sind wir noch wahr. Mhm. Ja, und nun die Aussicht. Entschuldigen Sie, darf ich das Fenster öffnen? Ja, natürlich, bitte. Oh, superb. Der Blick auf den See mit dem Hochgebirge dahinter und den wechselnden Wolkengebilden darüber. Weite, ja, Weite, die fehlt meinem Lande. Und eben geht die Sonne unter. Rot, gewaltig. Sie schreiben wohl? Nein, ich lese. Ich lese Ihre Bücher. Bill trank Whisky. Gestohlenen. Die Polizei hatte sich verzogen und suchte nun die Sümpfe ab. Bill trank und starrte nach Frank, der sich anschickte zu verröcheln. Bauchschuss. Das Sterben eher kompliziert. Mit Zweifeln am Sinn der göttlichen Güte, später an Gott überhaupt, vermischt mit Flüchen. Bill schwieg. Zu helfen gab es nichts mehr. Endlich war es vorbei. Bill blinzelte nach der Sonne, die der Stadt auf den Hügeln zurollte. Es wurde dunkel dann finster. Bill trank immer noch Whisky. Doch dachte er nicht mehr an Frank. Die Polizei kam näher. Bill dachte an das Mädchen. Donnerwetter! Ja, ich zitiere Sie. Bericht über die Ermordung eines jungen Mädchens. Kann die ganze Novelle auswendig. Sie haben mich aber aufmerksam gelesen. Lehrer von Beruf? Buchhalter. Pensioniert, also frühzeitig pensionierter Buchhalter der Firma Oechsle und Trost. Die nennt Will bei Hork. Ah, ja, nun setzen Sie sich da. Oh, danke, herzlichen Dank. Ja, es bangt mir ein wenig vor diesen übermodernen Stühlen. Oh. Ein luxuriöses Appartement. Ja, die Preise sind auch danach. Ja, kann ich mir denken. Iselhöhe. Bad ist teuer. Für mich katastrophal. Dabei wohne ich höchst bescheiden in der Pension Seeblick. Ja, in Adelboden war es billiger. In Adelboden? In Adelboden. Ich war ebenfalls in Adelboden. Ja, ja, ich weiß, im Grand Hotel Wildstrubel und ich im Erholungsheim des kaufmännischen Vereins. Ach, deshalb kommen Sie mir so bekannt vor. Ja, wir begegneten uns einige Male bei der Drahtseilbahn auf die Ängstlichen Alp und dann, hä? Ja, und dann auf der Kurterrasse in Baden-Baden. Ja, ach, in Baden-Baden waren Sie auch? Auch. Während ich dort weilte? Ja, im christlichen Heim Siloa. Also hören Sie, meine Zeit ist spärlich bemessen. Mein Lebenswandel verschlingt Hunderttausende. Ich habe wie ein Sklave zu arbeiten. Herr Fürchtegotthofer. Ich kann nur eine Viertelstunde für Sie aufwenden. Fassen Sie sich kurz, sagen Sie mir, was Sie wünschen. Ja, aber ich komme in einer ganz bestimmten Absicht. Sie wollen Geld? Ich habe keines für irgendjemanden übrig. Es gibt eine so ungeheure Anzahl von Menschen, die keine Schriftsteller sind und die man anpumpen kann, dass man Leute von meiner Profession gefälligst in Ruhe lassen soll. Und im Übrigen ist der Nobelpreis verjubelt. Darf ich Sie nun verabschieden? Die Viertelstunde ist zu Ende. Verehrter Meister... Korbes. Verehrter Herr Korbes... Hinaus. Sie missverstehen mich. Ich bin nicht aus finanziellen Gründen zu Ihnen gekommen, sondern weil... Weil ich mich seit meiner frühzeitigen Pensionierung als Detektiv betätige. Detektiv? Privatdetektiv. Ja, das ist ja etwas ganz anderes. Da setzen wir uns doch wieder. Oh, danke schön. So, Privatdetektiv sind Sie. Ja. Da kann ich ja erleichtert aufatmen. Ja, schon als Buchhalter gab es allerlei zu enthüllen. Nicht ganz ohne Erfolg. Ich war Revisor. Revisor? Ehrenhalber in diesem und jenem Verein. Ja, es gelang mir sogar als gelegentlicher Hilfsrevisor von Ennetwil, den Gemeindekassier ins Zuchthaus zu bringen. Warum? Als Veruntreuer von Mündelgeldern. Aber, Herr Hofer. Doch, als ich vor ein paar Jahren frühzeitig pensioniert wurde, ich hatte mir im Militärdienst als Sanitätssoldat eine ganz, ganz dumme Erkältung zugezogen, da beschloss ich, mich gänzlich meiner Neigung hinzugeben, und dies aufgrund der Lektüre Ihrer Bücher. Meiner Bücher? Ja, Ihrer unsterblichen Bücher. Meine Einbildungskraft entzündete sich an Ihnen. Ich las Sie fiebernd mit Spannung, ja, schlankweg hingerissen von den grandiosen Verbrechen, die Sie schildern. Wenn ich des Abends so todmüde die Schritte von Oechsle und Trost nach Hause lenkte, sah ich mich als Detektiv in all den Welten herumschleichen, die Sie entrollten. Entrollten, das ist das richtige Wort. Ja. Ja, mein Gott, und nun sitze ich hier neben einem Nobelpreisträger. Die Sonne geht unter hinter dem Hütliberg und Sie trinken Whisky. Ja, Sie sind ja dichterisch veranlagt, lieber Fürchtegotthofer. Ja, das kommt von der Lektüre Ihrer Schriften. Das tut mir aber leid. Sie sind eher ärmlich gekleidet. Sie scheinen in Ihrem neuen Beruf nichts zu lachen zu haben. Ja, ich bin allerdings nicht auf Rosen gebettet. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Der Justizminister dieses Landes ist mein Freund. Ich will ihm einen Wink geben. Ja, auf welches Gebiet der Kriminalistik haben Sie sich denn geworfen? Auf Spionage, auf Ehebruch? Auf den Rauschgift oder Mädchenhandel? Auf das literarische Gebiet. Was? Also dann muss ich Sie zum zweiten Mal bitten, diesen Raum zu verlassen. Ja, aber auf der Stelle. Verehrter Herr Korbes. Sie sind Kritiker geworden. Lassen Sie sich doch erklären. Raus! Aber ich habe doch nur Ihre Werke auf Ihren kriminellen Gehalt hin untersucht. Ach so. Dann können Sie ja bleiben. Dankeschön. Das setzen wir uns doch wieder. Bin so frei. Ja, ich wurde schon tiefenpsychologisch, katholisch, protestantisch, existenzialistisch, buddhistisch, marxistisch gedeutet. Aber noch nie auf die Weise, wie Sie es unternommen haben. Ja, ich bin Ihnen denn auch eine Erklärung schuldig, verehrter Meister. Korbes. Verehrter Herr Korbes, Ich las Ihre Werke aufgrund eines ganz bestimmten Verdachtes. Nun? Ja, was es in der Fantasie, ich meine, in Ihren Romanen gab, musste es auch in Wirklichkeit geben. Denn es scheint mir schlechterdings unmöglich, etwas zu erfinden, was es nicht gibt. Teufel! Ja, das war eine ganz vernünftige Überlegung. Ja, und aufgrund dieser Überlegung begann ich, nach den Mördern Ihrer Romane in der Wirklichkeit zu suchen. Sie nahmen an, es existiere zwischen meinem Roman und der Wirklichkeit ein Zusammenhang? Ja, richtig, ja. Ich verließ mein Haus in Ennetville und machte mich an das schwindelerregende Abenteuer meines Lebens. Ich ging mit messerscharfer Logik vor. Zuerst galt es zu überlegen, weshalb die Verbrecher in ihren Romanen nie verhaftet werden. Ja, Sie meinen meine Eigentümlichkeit, den Verbrecher unentdeckt entkommen zu lassen. Getroffen. Sie lasen meine Romane wie Polizeiberichte. Wie Mörderberichte. Aha. Ihre Helden morden weder aus Gewinnsucht noch aus enttäuschter Leidenschaft. Sie morden aus psychologischem Vergnügen, aus Lebensgenuss, aus Raffinesse, aus Drang nach eigenem Erleben. Motive, welche die herkömmliche Kriminalistik nicht kennt, begreiflicherweise. Vor Ihnen, verehrter Herr Korbes, sah man im Mord allgemein etwas Schreckliches. Mit Ihnen gewinnt man auch dieser dunklen Seite des Lebens, oder besser des Sterbens, Größe und Schönheit ab. Ich habe den Mord nie allein verherrlicht. Es ging mir doch darum, den Menschen als Ganzes darzustellen, wozu freilich gehört, dass er auch zum Morde fähig ist. Ja, als Detektiv interessiert mich nicht so sehr, was Sie wollten, sondern was Sie erreichten. Sie sind nicht nur der skandalumwitterste Schriftsteller unserer Epoche, von dessen Scheidungen, Liebesabenteuern, Tigerjagden die Zeitungen berichten. Nein, Sie sind vor allem als Verfasser der schönsten Mordszenen der Weltliteratur berühmt. Ja, man nennt Sie allgemein Old Mord and Torture. Nur ein Zeichen meiner Popularität. Und Ihrer Kunst, echte Meisterverbrecher zu erfinden. Denn zusammengefasst, Ihre Mörder sind für die Polizei, für den Staatsanwalt viel zu subtil, zu tief. So vermuten diese Instanzen nicht einmal Mord. Denn wo sie keine Motive sehen, gibt es auch keine Verbrechen. Nimmt man nun aber an, die Morde, die Sie beschreiben, hätten wirklich stattgefunden, so müssen Sie doch der Öffentlichkeit als Selbstmorde, als Unglücksfälle oder auch als natürliche Todesfälle erschienen sein. Na, logischerweise. An diesem Punkt meiner Untersuchung kam ich mir wie jener spanische Ritter Don Quixote vor, ja, den Sie öfters in Ihren Romanen erwähnen. Er zog aus, weil er die Ritterromane für wirklich nahm, und ich machte mich daran, Ihre Romane für wirklich zu nehmen. Aber ich ließ mich durch nichts abschrecken, und wenn die Welt voll Teufel wäre, ist meine Parole gewesen. Großartig. Nein, das ist wirklich großartig, was Sie da unternommen haben. Sebastian! Herr Korbes wünschen? Ja, Sebastian. Wir werden die Nacht durcharbeiten müssen. Ja, bieten Sie doch Herrn Hofer eine Zigarre an. Mit etwas werden wir ihm doch eine Freude bereiten können. Brasil, Havanna? Ja, wenn Sie gestatten, dass ich meinen heimatlichen Stumpen schmauche, den ich mit mir führe. Ja, aber natürlich. Aber Sie können gehen, Sebastian. Dankeschön. Feuer? Danke. Genieße aus vollen Zügen. Genießen Sie, lieber Hofer. Genießen Sie. Doch vor allem erzählen Sie weiter. Ja, ich hatte es nicht leicht, zu einem Resultat zu kommen. Eine minutiöse Kleinarbeit war zu leisten. Ja, das kann ich mir denken. Zuerst ackerte ich Ihren Roman Begegnung in einem fremden Lande durch. Ah, meinen ersten Roman. Vor 11 Jahren erschienen. Ja, für den ich den Bollingen-Preis erhielt und den Hitchcock verfilmte. Ja, da kann ich nur ausrufen, welch ein Wurf. Was? Ein französischer Abenteurer. Dick, braun gebrannt, unrasiert, kahler Riesenschädel, verlumpt, genial, versoffen, lernt eine Dame kennen. Was Big Feines, wie er sich ausdrückt. Big Fein? Ja, Gattin eines deutschen Attachés. Er lockt sie in ein zerfallenes Hotel in Ankara, in eine Absteigehöhle übelster Sorte, verführt sie, redet ihr ein, gewaltig in seiner Trunkenheit, ein Homer, ein Shakespeare. Ja. Das höchste Glück liege in einem gemeinsamen Selbstmord. Und? Sie glaubt an die Leidenschaft, die sie erlebt, und betört von seinen wilden Ausbrüchen, nimmt sie sich das Leben. Im Liebesrausch. Genau. Doch er tötet sich nicht. Er zündet sich vielmehr eine Zigarre an und verlässt das Bordell. Er streicht durch verrufene Gassen, verprügelt einen Prediger der Türkenmission, raubt dessen Armenkasse aus und macht sich im Morgengrauen auf nach Persien, auf Petrolsuche. Diese Handlung mag trivial sein, da mag die Neue Zürcher Zeitung recht haben. Ja, ja, doch in ihrer Knappheit, in ihrer Phrasenlosigkeit lässt sie Hemingway meilenweit hinter sich. Ja, aber Sie haben nun doch nicht etwa gar in der Türkei nach dieser Geschichte geforscht, lieber Hofer. Ja, es blieb mir nicht anderes übrig. Ich verschaffte mir mit erheblichen Kosten aus Ankara Zeitungen aus dem Jahre 1954, in welchem ihr Roman spielt, und ließ sie von einem türkischen Studenten an der Eidgenössischen Technischen Hochschule durchsehen. Ach, und das Ergebnis? Nicht die Gattin eines Deutschen, sondern jene eines schwedischen Attachés. Eine blonde, etwas reservierte Schönheit beging Selbstmord. In einem Hotel übelster Sorte. Aus unbekannten Gründen, wie ich richtig vermutete. Und der Mann, mit dem sie dieses Hotel besuchte? Unbekannt. Ah. Doch muss es sich nach den Aussagen des Portiers um ein Individuum deutscher Sprache gehandelt haben. Auch wurde wirklich ein Prediger der Türkenmission verprügelt. Doch war er in einem zu bejammernswerten Zustand, um genaue Angaben über das Verschwinden der Armenkasse machen zu können. Also ich gratuliere Ihnen von ganzem Herzen zu Ihrer sensationellen Entdeckung. Und was schlossen Sie daraus? Noch schloss ich nichts daraus. Ich untersuchte vielmehr, Mr. X langweilt sich. Ja, die Lieblingslektüre Churchills. Ihr zweiter Roman, ein Meisterwerk. Mr. X, einst ein Strolch, nun ein arrivierter Schriftsteller, Präsident des amerikanischen Pen-Clubs, begegnet in Saint-Tropez einem 16-jährigen Mädchen. Er ist von der Schönheit und Natürlichkeit des Kindes bezaubert. Die gewaltige Natur, der Spiegel des Meeres, die unbarmherzige Sonne lässt ihn zum Urmenschen werden. Urmenschlich reagieren. Ja, Kunststück. Vergewaltigung, Mord. Unermesslich strömender Regenschauer eines Gewitters. Wohl die bezauberndsten und entsetzlichsten Seiten zugleich, die je geschrieben wurden. Die Sprache wie skizziert, doch von höchster lichter Prägnanz. Der Polizeiapparat, der aufgeboten wird, Motorräder, heranheulende Radiowagen, das Suchen nach dem Mörder, die Verdächtigungen, die allein vor dem Schuldigen Halt machen, der zu berühmt, zu bewundert ist, um die Wahrheit hochkommen zu lassen. Im Gegenteil, Mr. X, bevor er nach London dampft, um den Lord Byron Preis entgegenzunehmen, nimmt an der Beerdigung teil, mit deren Beschreibung das Werk wie eine antike Tragödie schließt. Ja, lieber Hofer, Sie reden sich da in eine gewaltige Begeisterung hinein. 1947, vor 10 Jahren, wurde eine 16-jährige Engländerin bei Saint-Tropez tatsächlich vergewaltigt und ermordet. Und der Mörder? Unbekannt. Wie der Mörder der Schweden? Genauso. Die offiziellen Stellen besitzen nicht den geringsten Anhaltspunkt. Dann machten Sie weitere Entdeckungen. Darf ich Ihnen ein dahingehendes Verzeichnis überreichen? Ein Verzeichnis? Eine Liste jener Personen, bei denen ich eine Übereinstimmung mit Gestalten ihrer Dichtung festgestellt habe. Ja, das sind 22 Namen. Ja, Sie schrieben 22 Romane, verehrter Herr Korbes. Ja, ja, da haben Sie wieder recht, natürlich. Alle diese Personen sind tot. Sie schieden teils durch Selbstmord, teils durch Unglücksfall, unvermutet aus dem Leben. Weshalb steht hinter dem Namen der argentinischen Multimillionärin Juana Tropez ein Fragezeichen? Ja, diese Frau entspricht der Mercedes, die in ihrem Roman Böse Nächte von ihrem Helden erwürgt wird. Die Multimillionärin starb jedoch in Ostende eines natürlichen Todes. Eine kostbare Liste. Ja. Das Resultat 10-jähriger kriminalistischer Arbeit. Dazu kommt eine weitere merkwürdige Tatsache. Ah, ich bin gespannt. All diese Selbstmorde und Unglücksfälle spielten sich an Orten ab, an denen Sie, verehrter Herr Korbes, auch weilten. Also Ihr Spürsinn ist bewundernswert. Sie waren in Ankara als die Schwedin, in Saint-Tropez als die Engländerin starb, an all den anderen 20 Orten als die anderen 20 starben. Ich erinnere nur an Andreas Stucki in Davos, an Janine Boffett in Biarritz, an Maria Caravaggi in Split. Ja, alle die auf der Liste stehen. Ohne Ausnahme. Ach, Sie zogen mir nach, Herr Hofer. Ja, wollte ich kein Dilettant sein, musste ich Ihnen nachziehen. Von Ferienort zu Ferienort, von einem teuren Bad ins andere. Ach, Sie hielten sich also nicht nur in Adelboden und Baden-Baden auf? Ich war überall, wo Sie auch weilten. Ja, war dies nicht äußerst kostspielig? Oh, ruinös. Dabei waren meine Mittel kärglich, meine Pension bei den Riesensummen, die die Firma Oechsli und Trost verdient, lächerlich. Ich musste haushalten, Entbehrungen auf mich nehmen. Mancher Reise sparte ich mir buchstäblich, verehrter Herr Corbis, vom Munde ab. Nur Südamerika vor 7 Jahren war mir zu unerschwinglich. Und dann natürlich auch Ihre jährlichen Exkursionen in den indischen und afrikanischen Dschungel. Macht nichts, lieber Hofer. Da jage ich ja auch nur Tiger und Elefanten. Doch sonst war ich immer in Ihrer Nähe. Offensichtlich. Wo wir auch weilten, Sie in einem Luxushotel, ich in einer schäbigen Pension, erfolgte ein Unglücksfall, den Sie nachträglich als Mord beschrieben. Also ich bin begeistert, lieber Hofer. Sie sind einer der erstaunlichsten Menschen, der mir je begegnet ist. Ich versuchte nun geradewegs zu erklären, wie diese Verbindungen zwischen Ihren Werken und der Wirklichkeit zustande gekommen sein könnten. Bei konsequenter, logischer Durchdringung der Materie bin ich auf 2 Möglichkeiten gestoßen. Also spannen Sie mich nicht auf die Folter. Entweder nahmen Sie Personen aus der Wirklichkeit zum Modell Ihrer Geschichten oder Ihre Geschichte spielten sich auch in der Wirklichkeit ab, wie Sie sie schrieben. Zugegeben. Diese 2. These angenommen, wären Ihre Geschichten, die jedermann als Schöpfung Ihrer sprudelnden Fantasie bewundert, in Wahrheit Tatsachenberichte. Richtig. Lange habe ich geschwankt, mich zu dieser These zu entschließen. Doch heute weiß ich, dass sie die einzig mögliche ist. Doch damit stellt sich auch ein neues Problem. Wenn diese Romane Tatsachenberichte sind, müssen auch die Mörder Tatsache sein. Was unerbittlich nach der Frage ruft, wer sind diese Mörder? Und was haben Sie herausgefunden? Wir müssen die verschiedenen Mörder in einen zusammenziehen. Ihre Helden tragen eindeutig die Züge eines Mannes. Gewaltig, mit meist nackter Brust in den entscheidenden Mordstunden, mit kahlem Riesenschädel, die Züge wild begeistert, Whisky trinkend und stets leicht betrunken, stürmt er durch das barockene Meer ihrer Prosa. Sie. Sie sind der Mörder. Sie wollen damit behaupten, dass ich verschiedene Male... 21 Mal. 22 Mal. 21 Mal. Die argentinische Multimillionärin bildet eine Ausnahme. Nun gut. Fast 22 Mal gemordet haben. Es ist meine felsenfeste Überzeugung. Ich sitze nicht nur einem der bedeutendsten Dichter, sondern auch einem der bedeutendsten Mörder aller Zeiten gegenüber. 22 Mal. 21 Mal. Also meinetwegen auch 21 Mal. Wenn man dies so hört, wissen Sie, so auf einmal. Ist das nicht etwas viel? Ja, man wird ganz andächtig dabei, verehrter Meister. Nun, lieber fürchte Gott, Hofer, diese These einmal angenommen. Ja, also was wollen Sie nun von mir? Verehrter Herr Corbis, meine Entdeckung ist nun heraus. Ich kann frei aufatmen. Ich habe vor diesem Augenblick gezittert. Doch ich habe mich nicht getäuscht. Ich sehe Sie gefasst und mir weiterhin freundlich zugetan. Lassen Sie mich deshalb auch weiterhin mit fürchterlicher Offenheit reden. Aber bitte. Ich hatte anfangs nichts anderes im Sinne, als Sie der öffentlichen Gerechtigkeit zu übergeben. Aha. Nun haben Sie Ihren Sinn geändert. Jawohl, verehrter Meister. Weshalb? Ich habe Sie nun 10 Jahre beobachtet. Ich sah, mit welcher Meisterschaft Sie Ihrer Leidenschaft nachgingen, mit welcher Überlegenheit Sie Ihre Opfer wählten, mit welcher Gelassenheit Sie ans Werk gingen. Ja, Sie bewundern mich. Unendlich. Als Mörder oder als Schriftsteller? Sowohl kriminalistisch als auch literarisch. Je mehr ich auf Ihre kriminellen Schliche komme, desto mehr lerne ich Ihre dichterischen Finessen schätzen. Ich bin entschlossen, Ihrer Kunst ein ungeheuerliches Opfer zu bringen. Und das wäre... Ich bin bereit, auf das höchste Glück zu verzichten, auf den Ruhm. Sie wollen mich nicht anzeigen? Ich verzichte darauf. Und was erwarten Sie für eine Gegenleistung? Eine kleine Anerkennung. Und in welcher Form? Ich bin bankrott. Ich habe meiner Kunst alles geopfert. Ich bin unfähig, das Leben weiterzuführen, das ich mir angewöhnt habe im Dienste der kriminalistischen Wissenschaft. Ich kann es mir nicht mehr leisten, von einem teuren Badeort zum anderen zu ziehen. Ich bin gezwungen, mit Schimpf und Schande nach Annetville bei Hawk zurückzukehren, als eine gescheiterte Existenz, wenn... Wenn, nun, fahren Sie fort. Wenn Sie mir nicht eine bescheidene Pension aussetzen, verehrter Herr Korbes, 600 oder 700 Schweizer Franken im Monat, damit ich diskret weiterhin an Ihrem Leben teilhaben darf, als Ihr Bewunderer und Mitwisser. Ja, mein lieber fürchte Gott, Rupert. Auch ich will Ihnen nun ein Geständnis machen. Ja, auch ich will nun mit fürchterlicher Offenheit reden, wie Sie sich ausdrücken. Sie sind zweifellos der größte Detektiv, dem ich je begegnet bin. Ihr Scharfsinn, Ihre kriminalistischen Talente führten Sie nicht in die Irre. Lieber Herr Hofer, ich gestehe. Sie geben es zu. Ich gebe es zu. Die Schwedin? Die Schwedin. Die junge Engländerin? Junge Engländerin. Die Fürstin Windischkeit? Ebenso. Auch die argentinische Multimillionärin. Tut mir leid, die muss ich ausschließen. Mein Herr. Sie wissen genau, dass Sie jetzt mogeln, verehrter Meister. Also, gut. Die Multimillionärin nicht. Sonst haben Sie alle 21 Morde begangen. Alle 21. Ich lasse mich nicht lumpen. Es ist dies die feierlichste Stunde meines Lebens. Sie haben recht. Die feierlichste Stunde Ihres Lebens. Doch dies vielleicht in einem etwas anderen Sinn, als Sie glauben. Maximilian Friedrich? Ja, was ist denn, mein Kind? Maximilian Friedrich, ich muss unbedingt zu Papa. Du musst zu Papa. Na, also bitte, mein Kind, dann geh zu Papa, ja? Sie muss zu Papa. War das nicht die reizende Tochter des englischen Obersten im Zimmer nebenan? Ja, gewiss. Ihr nächstes Opfer? Kaum. Mein nächstes Opfer ist jemand anderes. Vergessen Sie nicht, Herr Hofer, dass Sie trotz der Richtigkeit Ihrer Untersuchung einen Fehler begingen. Haben Sie sich nie überlegt, es könnte gefährlich sein, bei mir mit Ihrem Wissen um mein Privatleben vorzusprechen? Sie meinen, dass Sie mich ermorden könnten? Genau das. Aber natürlich, verehrter Herr Korbes, ich habe an diese Gefahr gedacht. Ich habe eiskalt alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen, die Lage sondiert. Hm? Über Ihnen logiert ein berühmtes Fräulein vom Film aus Amerika. Richtig. Rechts ein englischer Oberst. Ja. Links eine bürgerliche Witwe. Nein, pardon, eine verwitwete Herzogin. Irrtum forschte nach. Ihr Mann war Portier eines Genfer Etablissements. Und unter Ihnen wohnt der lungenkranke Erzbischof von Czernowitz. Ein Hilferuf und ein Skandal bricht los, der die Welt erschüttert. Deshalb müssten Sie mich ja lautlos umbringen. Es käme nur Vergiftung in Frage. Ja, ich verstehe. Deshalb haben Sie also kein Getränk zu sich genommen. Ja, aus diesem Grund. Es fiel mir nicht leicht, ich bete Whisky geradezu an. Und auch keine Zigarre geraucht. Den Tenor Lorenz Hochstresser haben Sie schließlich mit einer ganz besonders leichten Havanna vernichtet, die mit einem indianischen Gift getränkt war. Mein lieber fürchte Gott Hofer, Sie vergessen, dass Sie aus Ennetville bei Hork kommen? Unterschätzen Sie dieses Dorf nicht. Ennetville ist durchaus weltaufgeschlossen, hat eine beachtliche Industrie und weist ein reges kulturelles Leben auf. Ja, eben darum. Vor allem Orte mit einem regen kulturellen Leben sind heutzutage hinterm Mond, sonst hätten Sie doch von der Sinnlosigkeit Ihrer Nachforschung wissen müssen. Sie meinen... Sie haben doch nur bewiesen, was keines Beweises bedarf. Sie wollten damit sagen... Jawohl, natürlich, was Sie als Ihr Geheimnis betrachten, das weiß doch die Welt schon lange. Das ist doch unmöglich. Ich habe alle seriösen Zeitungen aufs Genaueste durchforscht und nicht den geringsten Hinweis gefunden. Ja, die Wahrheit finden Sie doch heutzutage nur in Klatschzeitungen, fürchte Gott Hofer. Sie sind voll von meinen Morden. Ja, glauben Sie, dass die Menschen meine Werke verschlingen würden, wenn sie nicht wüssten, dass ich nur Morde beschreibe, die ich begehe? Mein Gott, dann wären Sie doch längst verhaftet. Warum denn? Ja, weil Sie doch gemordet haben, massenhaft. Ach, mein lieber Hofer, nur ein kleiner Teil derer, die morden, werden verhaftet. Die meisten bleiben nicht nur ungestraft wie ich, sondern werden auch geehrt wie ich. Na, denken Sie doch nur an die Militärs, an die Politiker, an die Richter, Staatsanwälte, an die Ärzte. Man hat mich aus dem gleichen Grunde nicht verhaftet, wie Sie mich nicht anzeigten, aus Bewunderung. Ich begreife die Welt nicht mehr. Sie begreifen nur die literarische Welt nicht mehr, fürchte Gott Hofer. Ja, aber ein Dichter ist doch das Höchste, das Reinste. Wenn es wäre, wie Sie behaupten, würde die Welt in einen Schrei des Entsetzens ausbrechen. Aber die meisten Dichter waren doch seit jeher im Sinne der bürgerlichen Moral ungeheuer. Denken Sie doch an Goethe, Balzac, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Edgar Allan Poe. Doch nicht nur das. Entsetzte sich die Welt anfangs noch, bewunderte sie uns mit der Zeit immer mehr, gerade weil wir ungeheuer sind. Wir stiegen dermaßen in der sozialen Stufenleiter, dass man uns wie höhere Wesen bestaunt. Die Gesellschaft hat uns nicht nur akzeptiert, nein, sie interessiert sich fast nur noch für unseren Lebenswandel. Wir sind doch der Wunschtraum von Millionen geworden. Als Menschen, die sich alles erlauben dürfen, alles erlauben sollen. Unsere Kunst ist doch nur der Freipass für unsere Laster und Abenteuer. Ja, glauben Sie, Hemingway hätte einst den Nobelpreis für den alten Mann und das Meer erhalten, wenn er nicht selbst dieser alte Mann wäre? Und ich den gleichen Preis für den Mörder und das Kind, wenn ich nicht selbst dieser Mörder wäre? Da sehen Sie doch die Briefe, die hier herumliegen, haufenweise in meinem Zimmer. Damen der höchsten Gesellschaft, Bürgersfrauen, Dienstmädchen, ja, die bieten sich in diesen Briefen an, sich von mir ermorden zu lassen. Ich träume. So erwachen Sie endlich. Dass der Schriftsteller an der Sprache, an der Form arbeitet, das glauben nur Kritiker. Die wahre Literatur beschäftigt sich nicht mit Literatur. Sie hat die Menschheit zu befriedigen. Die dürstet nicht nach einer neuen Form oder nach sprachlichen Experimenten und am wenigsten nach Erkenntnissen. Nein, sie dürstet nach einem Leben, das die Hoffnung nicht braucht, weil es die Hoffnung nicht mehr gibt. Sie dürstet nach einem Leben so prall an Erfüllung, an Augenblick, an Spannung, an Abenteuer, wie es in unserer Maschinenwelt nicht mehr die Wirklichkeit, sondern nur noch die Kunst liefern kann. Ja, die Literatur ist eine Droge geworden, die ein Leben ersetzt, das nicht mehr möglich ist. Doch um diese Droge herzustellen, müssen wenigstens die Schriftsteller das Leben führen, das sie beschreiben. Und das dies einen mit der Zeit. Ich meine besonders, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, ja, höllenmäßig zusetzt. Was können Sie mir glauben? Was ist denn los? Maximilian Friedrich! Ja, raus! Maximilian Friedrich! Hinaus! Es war die Filmschauspielerin aus Amerika. Sehen Sie, als junger Mann, da versuchte ich mich als strenger Stilist. Einige Lokalredaktoren klopften mir auf die Achsel, sonst interessierte sich kein Hund für mich, mit Recht. Die Welt will nicht Kunstgewerbe, Herr Hofer. Sie will die Einheit von Leben und Kunst. Ich gab die Schriftstellerei auf und trieb mich als gescheiterter Existenz herum. Ich ging auf Petrolsuche nach Persien, doch auch hier versagte ich. Es blieb mir nichts anderes übrig, als mein Leben zu beschreiben. Ich dachte, ich würde verhaftet. Na, der Erste, der mir gratulierte und eine bedeutende Summe vorstreckte, war ausgerechnet der schwedische Attaché. Und mein Liebesabenteuer mit seiner Frau wurde mein erster Welterfolg. Oh Gott, das will er nicht. Ich flehe Sie an, reden Sie nicht weiter. Ich hatte die Freundlichkeit, Ihnen zuzuhören. Nun haben Sie gefälligst auch die Freundlichkeit, mir zuzuhören. Ja, wie ich nun begriff, was die Welt wollte, da habe ich ihr von nun an das Gewünschte geliefert. Ich schrieb nur noch mein Leben. Ich ließ meinen Stil fahren, um ohne Stil zu schreiben. Und siehe da, da besaß ich auf einmal Stil. So wurde ich berühmt. Doch mein Ruhm zwang mich, ein immer wilderes Leben zu führen, weil man mich in immer abscheulicheren Situationen sehen und durch mich all das erleben wollte, was verboten war. Ja, wie man bei Thomas Mann die Ironie, bei Eliot die erhabene Langeweile, bei Faulkner das konfus Geniale, bei Hemingway das Abenteuer und bei Henry Miller die Liebe wollte, so wollte man bei mir den Mord erleben und so wurde ich zum Mörder. Alles, was nun geschah, diente meinem Ruhm. Man hat meine Bücher eingestampft. Der Vatikan setzte sie auf den Index. Die Auflagen wurden nur immer größer. Nun kommen Sie mit Ihrer lächerlichen Beweisführung, dass meine Romane der Wahrheit entsprechen. Also bei keinem Gericht der Welt würden Sie durchdringen, weil die Welt mich so will, wie ich bin. Man würde Sie für verrückt erklären, wie man alle jene für verrückt erklärte, die es schon versuchten. Ja, glauben Sie denn, Sie seien der Erste? Ach, Mütter, Gattinnen, ja, Ehemänner, Söhne kamen schon racheschnaubend zu ihren Rechtsanwälten gestürzt. Noch jeder Prozess wurde eingestellt. Staatsanwälte, Justizminister, ja, Staatspräsidenten griffen zu meinen Gunsten im Namen der Kunst siegreich ein. Noch jeder machte sich lächerlich, der mich vor ein Gericht zu schleppen versuchte. Sie sind ein Narr, fürchte Gott, Hofer. Sie haben auf eine unsagbar sträfliche Weise Ihre Ersparnisse verschleudert. Erwarten Sie von mir nicht, dass ich diese ersetze. Erwarten Sie vielmehr etwas anderes. Nun kommst du mal her, schreien Sie mal um Hilfe. Um Hilfe? Ja, ich habe einen neuen Stoff nötig. Was soll das heißen? Ja, einen neuen Stoff. Der neue Stoff sind Sie. Höchste Zeit, mich in die Arbeit zu stürzen. Warum ziehen Sie denn auf einmal einen Revolver hervor? Na, immer noch nicht begriffen. Ich gehe. Ich habe den Revolver nicht gezogen, damit Sie gehen, sondern damit Sie sterben. Ich schwöre Ihnen bei allem, was mir heilig ist, dass ich Iselhöhebad auf der Stelle verlassen und nach Enidwil bei Hawk zurückkehren werde. Sie haben mir die Idee zu einem Hörspiel gegeben und nun müssen Sie sterben. Denn ich schreibe nur, was ich erlebe, weil ich überhaupt keine Fantasie besitze. Weil ich nur schreiben kann, was ich erlebe. Also durch mich werden Sie in die Weltliteratur eingehen, fürchte Gott, Hofer. Millionen werden Sie sehen, wie Sie nun vor mir stehen, angstgeschüttelt, die Augen, den Mund weit aufgerissen, in Katarakte des Entsetzens stürzen. Eine Buchhalterfratze der unendlichen Ahnungslosigkeit, die erlebt, wie die Wahrheit ihr Korsett vom Leibe reißt. Hilfe! Nun? Stürzen die Leute herbei? Ja, kommt Ihnen das Fräulein vom Film, der englische Oberst, der Erzbischof von Czernowitz zu Hilfe? Sie sind ein Satan. Nein, ich bin ein Schriftsteller und brauche Geld. Das Hörspiel, das ich über Ihre Ermordung schreiben werde, wird über alle Sender laufen. Ich muss Sie töten, schon rein finanziell. Glauben Sie, es sei mir ein Vergnügen? Weiß Gott, ich würde tausendmal lieber mit ihm eine Flasche Wein trinken unten in der Halle und später etwas kegeln, als die Nacht mit der Beschreibung Ihres Todes hinzubringen. Gnade, verehrter Meister. Korbes. Verehrter Herr Korbes, Gnade. Für die Beschäftigung mit Literatur gibt es keine Gnade. Hilfe! Sie sind der 23. Der 22. Hilfe! So ein Stümper. Herr Korbes, um Gottes Willen, was ist geschehen? Nur, was kann schon geschehen sein? Mein Besucher hat sich vom Balkon in die Tiefe gestürzt, Sebastian. Er schien plötzlich von einer panischen Angst erfasst worden zu sein. Keine Ahnung, weshalb. Verehrter Herr Korbes. Da kommt schon der Hoteldirektor. Verehrter Herr Korbes, ich bin untröstlich. Sie wurden von einem Individuum belästigt. Es liegt zerschmettert unten in den Rosen. Der Mann ist dem Portier schon seit langem als verrückt aufgefallen. Mein Gott, zum Glück wurde durch seinen Sturz niemand verletzt. Ein Zwischenfall, lieber Direktor. Ein kleiner Zwischenfall. Nichts weiter. Sorgen Sie doch dafür, dass mich niemand stört. Aber selbstverständlich, Herr Korbes. Selbstverständlich. Danke vielmals, Herr Direktor. An die Arbeit, Sebastian. Doch zuerst, da will ich mir meine Zigarre in Brand stecken. Feuer. Ja. Zünde dieses Verzeichnis an auf dem Tisch. Was sind denn dies für Namen? Mach kurz irgendwelche Namen. Komm, gib mal her. Damit geht's am besten. So. Danke. Wir müssen uns beeilen. Morgen packen wir die Koffer. Iselhöhebad hat seine Aufgabe erfüllt. Wir fahren nach Mallorca. Was, nach Mallorca? Etwas Mittelmeer tut nun gut. Bereit? Bereit, Herr Korbes. Zuerst noch ein Whisky? Hm? Aha, danke dir, Sebastian. Ich diktiere. Meine Damen, meine Herren, zu Beginn halte ich es für meine Pflicht, Ihnen den Ort dieser vielleicht etwas seltsamen, aber ich schwöre es, wahren Geschichte zu beschreiben. Zwar ist es nicht ganz ungefährlich, wahre Geschichten zu erzählen. Jemand von der Polizei oder gar ein Staatsanwalt könnte schließlich zugegen sein, wenn auch nicht gerade dienstlich. Doch darf ich mir dies insofern erlauben, weil ich genau weiß, dass Sie diese, meine wahre Geschichte, nicht für wahr halten. Also wenigstens offiziell nicht. Denn in Wirklichkeit, also inoffiziell sozusagen, wissen Sie natürlich, also Hand aufs Herz, ganz genau. Auch der möglicherweise anwesende Staatsanwalt oder Polizist inbegriffen, dass ich nur wahre Geschichten zum Besten gebe. Nun, darf ich um eine kleine Anstrengung bitten? Stellen Sie sich den Salon eines Grand Hotel Appartements vor. Der Preis von Räubern.